Ich weiß, der einfache Weg ist nicht automatisch der richtige. Ich gehe den schwersten Weg für alle Leute, die mir wichtig sind. Ich vertraue nicht vielen, lass nicht jeden an meinem Tisch sitzen. Bevor ich neue Freunde suche, muss ich erstmal mich finden. Denn ich fühle mich so verloren zwischen alten Streitereien, falschen Freunden und dem Zorn. Ich muss weg von hier, denn ich spüre mein Hashtag grad enorm. Gib mir nur eine Hütte im Wald, denn ich will einfach fort. Fort vom Stress und Streit, fort vom Battle-Scheiß, fort von all dem Zeug. Ich frag mich, was könnte denn besser sein? Einfach nur Zeit für sich selbst, Zeit zum Nachdenken. Einfach nur Zeit zum Alleinsein, ohne Bass rappen. Denn dieser Druck in mir sagt mir, die Leute wollen mehr. Ich will auch noch mehr, deswegen schreib ich noch ein Vers. Und so langsam sind die Knochen schwer nach dieser Reise. Jede Zeile ist wie ein Dolch ins Herz. Und ich blicke mit einem Auge auf meine Jungs, meine Familie. Und mit dem anderen blicke ich auf die Kunst. Denk an die guten und die schlechten Tage. Hab mir oft nichts sagen lassen, heute merk ich, wie recht sie haben. Und ich blicke mit einem Auge auf meine Jungs, meine Familie. Und mit dem anderen blicke ich auf die Kunst. Denk an die guten und die schlechten Tage. Hab mir oft nichts sagen lassen, heute merk ich, wie recht sie haben. Besser genieße dein Leben, denn es ist schnell vorbei. Ein wahrer Freund ist noch wertvoller als Elfenbein. Danke Papa, dank dir weiß ich heute, wie das Leben läuft. Du sagst, es soll immer zu dir kommen, wenn sich Probleme häufen. Was ist, wenn mein ganzes Leben mein Problem ist? Ich red mich und stell mir dieselben Scheißfragen täglich. Wieso kann man so auf Freundschaft scheißen? Ich versteh's nicht. Bist du nicht ehrlich zu mir, dann red nicht. Ich wünschte, ich wär einfach weg von dieser Welt, wo sich Menschen gegenseitig töten, einfach nur für Geld. Es ist schwer, Leute zu finden, die für dich die Hand ins Feuer halten. Zu oft wurde ich enttäuscht und hab gesagt, lass neu anfangen. Doch jetzt nicht mehr, nein, ich kann nicht verzeihen. Ich blicke nach vorne, denn ich spüre, es ist meine Zeit. Ich geh weg von euch, so langsam sind die Knochen schwer nach dieser Reise. Jede Zeile ist wie ein Dolch ins Herz. Und ich blicke mit deinem Auge auf meine Jungs, meine Familie. Und mit dem anderen blick ich auf die Kunst. Denk an die guten und die schlechten Tage. Hab mir oft nichts sagen lassen, heute merk ich, wie recht sie haben. Und ich blicke mit deinem Auge auf meine Jungs, meine Familie. Und mit dem anderen blick ich auf die Kunst. Denk an die guten und die schlechten Tage. Hab mir oft nichts sagen lassen, heute merk ich, wie recht sie haben.